In the first four sessions, we focused on God's plan for the people of Israel. In den ersten vier Abenden haben wir uns auf das Volk der Juden konzentriert. And one of the key things about what we covered so far is the second coming of the Messiah is directly related to God's program for Israel. Und was wir bislang deutlich machen konnten, war, dass die Erlösung Israels und das zweite Kommen eng miteinander verbunden sind. And Jesus will not come back until the Jewish people repent and ask him to return. Der Herr Jesus wird nicht wiederkommen, bevor nicht das Volk Israel Buße tut und ihn darum bittet, zurückzukommen. But now we're going to focus on one facet of God's program for the church. Und heute Abend möchten wir uns einem Teil des Planes Gottes für die Gemeinde zuwenden. And that is the rapture of the church. Und das ist die Entrückung der Gemeinde. I'm going to cover this in three basic parts in the course of this evening. Wir möchten dieses Thema heute Abend in drei Teilen behandeln. We'll begin with the definition of the church. Zunächst eine Definition der Gemeinde. From scriptures we'll see how the church is defined and when does it actually begin. Wir werden von der Schrift her sehen, wie das Wort die Bibel definiert und wann sie begann. Secondly, we'll discuss the rapture event. Wann die Gemeinde begann. Und zweitens werden wir uns dann der Entrückung zuwenden. And we'll look at three passages that deal with the rapture event without telling us what the timing of the rapture is. Und dann werden wir uns in dem Zusammenhang drei Abschnitte in der Schrift anschauen, die die Entrückung beschreiben, ohne dass sie genau eingeordnet werden. Then thirdly, we'll discuss the timing of the rapture event. Und dann werden wir uns viertens dem Zeitpunkt der Entrückung zuwenden. So in your outline we begin first of all with definition of the church. In eurer Übersicht beginnen wir mit der Definition der Gemeinde. And we can deal with these questions by looking at five specific passages. Und um das zu tun, wollen wir uns fünf verschiedene Abschnitte in der Schrift anschauen. Let's first turn to the book of Colossians chapter 1. Zunächst Kolosser Kapitel 1. Now verse 18 says, he is the head of the body, the church. In Vers 18 werden wir darüber aufgeklärt, dass das Haupt des Leibes der Gemeinde ist. The first point to notice is that the church is the body of the Messiah. The body of the Messiah is the church. Das erste, was wir hier sehen können, ist, dass dass die Gemeinde der Leib des Herrn ist. Der Leib des Herrn ist die Gemeinde. The second passage would be Ephesians chapter 2. Der zweite Abschnitt ist Epheser Kapitel 2. And this passage will inform us what the content of the church is, the body of the Messiah. Und dieser zweite Abschnitt wird uns darüber informieren, aus was diese Gemeinde oder dieser Leib Jesu besteht. We shall read chapter 2, verses 11 through 16. Epheser 2, die Verse, where do we start? 11 through 16. Okay. Epheser 2, die Verse 11 bis 16. Und deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen, dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, Frieden stiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. He begins in this passage pointing out that God made certain covenants with the Jewish people. Zu Beginn dieses Abschnitts weist darauf hin, dass Gott bestimmte Bündnisse mit dem Volk Israel geschlossen hatte. In verse 12, the word covenant is plural because he's referring to the four eternal, unconditional covenants God made with the Jewish people. In dem Vers 12 wird das Wort für Bündnis in der Mehrzahl gebraucht, Bündnisse. Warum? Weil Paulus sich hier auf die vier bedingungslosen ewigen Bünde Gottes mit Israel bezieht. And these covenants are called the Abrahamic covenant and the land covenant. Diese Bündnisse heißen einmal der Abrahamitische Bund und der Landbund. Also the Davidic covenant and the new covenant. Und der Davidische Bund und der neue Bund. And God's blessings are mediated by means of these four covenants. Und Gottes Segnungen sollten durch diese vier Bündnisse dem Volk zuteil werden. Russell points out God made another covenant with Israel that was distinct from the other four. Aber in dem Abschnitt wird auch darauf hingewiesen, dass Gott noch einen weiteren Bund mit Israel geschlossen hat, der sich von diesen ersten vier unterscheidet. This one was both temporary and conditional. Und dieser Bund war weder ewig noch bedingungslos, sondern er war zeitlich begrenzt und an Bedingungen geknüpft. This was the Mosaic covenant that contained the 613 commandments of the Mosaic law. Und dabei spricht Paulus den mosaischen Bund an, der die 613 Gebote des mosaischen Bundes, des Gesetzes beinhaltete. The Mosaic law had a number of different purposes. Das mosaische Gesetz wurde aus verschiedenen Gründen gegeben. But the one he mentions here is to serve as a middle wall of partition to keep Gentiles away from enjoying the spiritual blessings of the Jewish covenants. Unter den verschiedenen Gründen war ein Grund, das Volk Israel abzusondern von den Nationen, damit sie als das Volk Gottes die Segnung Gottes genießen konnten. And so long as the Mosaic law was enforced, the Gentiles were two things in connection with the Jewish covenants. Solange das mosaische Gesetz noch in Kraft war, unterschieden sich die Nationen auf zweierlei Art von den Juden. First of all, they were strangers to the covenants. Zunächst einmal waren sie Fremde zu den Bündnissen. And secondly, they were far away from the covenants, meaning too far away to enjoy their privileges. Und zweitens waren wir weit entfernt von den Bündnissen. Mit anderen Worten, weit entfernt von den Segnungen, die aus diesen Bünden kommen sollten. When Messiah died, he broke down this middle wall of partition. Als der Jesus starb, hat er eben diese Trennwand zwischen den Nationen und den Juden abgebrochen. And the Mosaic law as rule of life came to an end. Und das mosaische Gesetz als Lebensregel hatte ausgedient. So in verse 15 he says they might create of the two one new man. Und deswegen lesen wir jetzt in Vers 15, dass er aus den Zweien einen neuen Menschen geschaffen hat. To create of the two, what two? Aus den Zweien, was meint er mit den Zweien? In this context the Jews and the Gentiles. In diesem Zusammenhang deutlich die Juden und die Nichtjuden oder die Nationen. And from these two elements he makes a third new entity called the one new man. Und aus diesen zwei Einheiten schafft er eine dritte neue Einheit und er nennt das den neuen Menschen. And in verse 16 this one new man is the body and the body is the church. Und im Vers 16 klärt er uns auf, was dieser neue Mensch ist. Das ist ein neuer Leib, sein Leib, die Gemeinde. So this new entity is the church is comprised of all Jews who believe and all Gentiles believe it, who believe united into one body. Heißt mit anderen Worten, dieser neue Leib besteht aus allen Juden, die zum Glauben kommen, und allen Nichtjuden oder Nationen, die zum Glauben kommen, die bilden zusammen gemeinsam diesen neuen Leib. Now we've learned two things. Bis dahin haben wir zwei Dinge gelernt. First, the church is the body of the Messiah. Zunächst einmal, die Gemeinde ist der Leib Jesu oder des Messias. And second, the body is comprised of all Jews who believe, not Gentiles who believe. Und zweitens, der Leib besteht aus allen Juden, die glauben, und allen Nichtjuden, die gläubig sind. Now the question is, how do we actually enter the body? Die nächste Frage, die sich dann stellt, ist, wie werden wir Teil dieses Leibes? That brings us to the third passage in 1 Corinthians chapter 12. Das führt uns zum dritten Abschnitt in 1. Korinther Kapitel 12. We shall read verse 13. Aus 1. Korinther 12 wollen wir ab Vers 13 lesen. In 1. Korinther 12, Vers 13 steht, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind mit einem Geist getränkt worden. And by way we enter the bodies by means of spirit baptism. Er klärt uns hier darüber auf, dass die Art und Weise, wie wir Teil dieses Leibes werden, ist nämlich durch die geistliche Taufe. So notice there is an inseparable connection between spirit baptism and the existence of the body. Mit anderen Worten, es gibt eine untrennbare Verbindung zwischen der Geburt aus dem Geist und dem Leib der Gemeinde. So the body exists because of spirit baptism, because of spirit baptism the body can exist. Weil es eben die geistliche Wiedergeburt gibt, existiert der Leib, und der Leib existiert nur, weil es diese Geburt gibt. So number one, the church is the body of the Messiah. Erstens, die Gemeinde ist der Leib des Messias. Number two is comprised of Jews who believe and Gentiles who believe. Zweitens, dieser Leib besteht aus Juden, die glauben, und Nichtjuden, die glauben. And into the body when we're baptized by the Spirit, which is the point we believe. Und drittens, wir werden Teil dieses Leibes durch die Geistestaufe, nämlich in dem Moment, wenn wir an den Herrn Jesus gläubig werden. Which brings us to capital B. Und das führt uns zum Punkt B. If we can clearly determine exactly when the spirit baptism began, that also determines when the church began. So wie wir die geistliche Wiedergeburt festlegen können, können wir auch festlegen, wann die Gemeinde, das Gemeindezeitalter begann. Here's why this is important. Und ich möchte euch auch sagen, warum das wichtig ist, diesen Zeitpunkt festlegen zu können. In replacement theology, they claim the church already existed in the Old Testament. In der sogenannten Ersatztheologie, die Vertreter dieser Theologie glauben, dass die Gemeinde dass die alttestamentlichen Heiligen ersetzt hätte. And some begin the church with Adam and some begin with the church with Abraham. Und so beginnen manche das Gemeindezeitalter schon bei Adam, andere bei Abraham. We can determine exactly when spirit baptism began, that will determine when the church began. Doch wir sehen aus dem Abschnitt, wenn wir festlegen können, wann die Geistestaufe begann, dann können wir auch automatisch gleichsam festlegen, wann der Leib begann, wann die Gemeinde begann. So go to the fourth passage, which is Acts chapter 1. Deswegen lasst uns einen vierten Abschnitt anschauen, Apostelgeschichte, Kapitel 4. Chapter 1. Oh, Entschuldigung. Apostelgeschichte, Kapitel 1. Thank you for listening. The first time the church has, the only time the church has mentioned the Gospels is in the Gospel of Matthew. Das erste Mal, dass die Gemeinde erwähnt wird, ist in dem Evangelium nach Matthäus. It's mentioned for the first time in Matthew chapter 16. Das erste Mal wird die Gemeinde überhaupt in Matthäus Kapitel 16 erwähnt. And there Jesus said, upon this rock I will build my church. Und da sagte Herr Jesus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde, will ich meine Gemeinde bauen. And he used the Greek future tense. Und in diesem Vers in Kapitel 16 wird eindeutig die Zukunftsform verwendet. Here's what he did not say. Ich will euch den Vers vielleicht so ausdrücken, was er nicht gesagt hat. He did not say, I will be keep building my church that is already here. Er hat in Matthäus 16 nicht gesagt, ich werde weiterhin meine Gemeinde, die schon längst da ist, bauen. What he said in using the future tense is, upon this rock I will build my church. Sondern in Matthäus 16 steht eindeutig, auf diesen Felsen werde Zukunft ich meine Gemeinde bauen. That shows the church was still future, so Matthew 16. Also das zeigt deutlich, dass in zur Zeit des als der Jesus das im Matthäus-Evangelium gesagt hat, die Gemeinde eindeutig noch in der Zukunft lag. Now let's read chapter 1 verse 5. Lass uns jetzt hier aus der Apostelgeschichte Kapitel 1 den Vers 5 lesen. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. It notices as of Acts 1:5, spirit baptism had not yet begun. Seht ihr auch hier im Vers 5 wird deutlich, dass die Geistestaufe offensichtlich noch nicht begonnen hatte. It was still future as of Acts 1:5, and so the church was still future as of Acts 1:5. Weil in Apostelgeschichte 1, Vers 5 die Geistestaufe noch in der Zukunft liegt, liegt also in Apostelgeschichte 1:5 auch noch die Gemeinde in der Zukunft. Now the question is, when does spirit baptism begin and when was Acts 1:5 fulfilled? Die Frage, die sich dann also stellt, wann trat das erste Mal Geistestaufe auf, sprich, wann wurde Apostelgeschichte 1, Vers 5 erfüllt? The logical answer would be in Acts chapter 2, verses 1 through 4. Und die logische Antwort ist, dass das in Apostelgeschichte 2, die Verse 2 bis 4 stattfand. Now there is a correct answer, but there is one small problem. Das ist wohl eine korrekte Antwort und dennoch bleibt ein kleines Problem. Chapter 2, verses 1 through 4 does not mention spirit baptism. Das Kapitel 2, die Verse 1 bis 4, nennen nicht ein einziges Mal diesen Ausdruck Geistestaufe. It does mention the filling of the Spirit, but being Spirit-filled is not the same as being Spirit-baptized. In Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4 wird wohl das Erfülltsein mit dem Geist genannt, doch das Erfülltsein bedeutet ja nicht automatisch die Taufe mit dem Geist. So how can we prove the Spirit-baptism really did begin here in chapter 2, verses 1 through 4? Die Frage, die sich also stellt, ist, wie können wir wirklich nachweisen, dass die Gemeinde, dass die Geistestaufe hier in Apostelgeschichte 2, 1 bis 4 begann. We can prove it by our fifth passage, which is Acts chapter 11. Und du kannst das nachweisen aufgrund eines fünften Abschnittes in Apostelgeschichte 11. In Acts chapter 10, God sends Peter to the house of Cornelius. In Apostelgeschichte 10 lesen wir davon, wie Petrus zu dem Haus vom Cornelius geschickt wird. And through his message for the first time, uncircumcised Gentiles are baptized by the Spirit and into the body of the Messiah. Und durch die Botschaft Petrus an den Cornelius geschieht zum ersten Mal, dass ein Unbeschnittener, einer aus den Nationen, zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommt und so Teil der Gemeinde wird. Furthermore, he stayed with them to disciple them for a while. Darüber hinaus blieb Petrus eine Weile beim Cornelius, um ihn im Wort zu unterweisen. And even ate the same table with them. Und er hat sogar Petrus am gleichen Tisch mit Cornelius gesessen und mit ihm gegessen. This went contrary to the common Jewish practice of that day. Und das widersprach deutlich der zu dem Zeitpunkt geläufigen Praxis der Juden. Jews would not eat in the same table with uncircumcised Gentiles. Juden hatten niemals Tischgemeinschaft mit unbeschnittenen Heiden oder Nichtjuden. And the early Jewish believers did not always recognize God's new program and often followed these old customs. Und das bedeutete auch, und das wisst ihr, dass frühe Gläubige aus dem jüdischen Volk oftmals diesem neuen Programm Gottes nicht gefolgt sind und sich trotzdem noch abgesondert haben. So when Peter comes back to Jerusalem in chapter 11, he's attacked by the Jewish believers of his own congregation. Und das ist der Grund, dass Petrus, als er zurückkommt im Kapitel 11 nach Jerusalem, von seiner eigenen jüdischen Gemeinde angegriffen wird. Let's read verses 2 and 3. Lesen wir aus Apostelgeschichte 11, die Verse 2 und 3. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. And they condemned him for eating with uncircumcised Gentiles. Und sie verurteilen ihn auf der Basis, dass er mit unbeschnittenen Heiden gegessen hatte. He defends himself by making two points. Und er verteidigt sich jetzt hier mit zwei Argumenten. His first point is to tell him about the vision God gave him from heaven. Das erste, was er ihnen sagt, ist, er berichtet ihnen von der Vision, die Gott ihm vom Himmel schenkte. He could not be disobedient to such a heavenly vision. Und es war ihm unmöglich, zu so einer himmlischen Vision ungehorsam zu sein. But second line of defense is based upon the Acts 1:5 passage. Aber eine zweite Verteidigungslinie oder ein zweites Argument, was Petrus jetzt hier anführt, ist, indem er sich auf Apostelgeschichte 1, Vers 5 bezieht. Now let's read verses 15 and 16. Lass uns jetzt aus Kapitel 11 die Verse 15 und 16 lesen. Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns am Anfang. Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Now verse 15, notice the change in pronouns. Bitte beachtet im Kapitel 15 den Wechsel der persönlichen... Verse 15. Ja, im Vers 15 den Wechsel der persönlichen Fürwörter. As I began to speak, the Holy Spirit fell on them. Hier steht, als ich begann zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie. And the them are the Gentile believers of Acts 10. Sie waren die heidnischen oder die nichtjüdischen Gläubigen aus Apostelgeschichte 10. Even as on us. Und dann sagt er, so wie auch auf uns. And the us are the Jewish believers of the Church of Jerusalem. Und das uns sind die jüdischen Gläubigen aus der Gemeinde in Jerusalem. Then he says at the beginning. Und dann sagt er im Anfang. A spirit first fell upon the Jewish believers of Jerusalem in Acts 2 verses 1 through 4. That was the beginning. Das erste Mal, dass der Heilige Geist auf die jüdischen Gläubigen fiel, war In Apostelgeschichte 2, Vers 4, das war der Anfang. In verse 16, he quotes what Jesus said in Acts 1:5. Und in Apostelgeschichte 11, Vers 16 zitiert Petrus die Worte des Herrn Jesus, die schon in Apostelgeschichte 1, Vers 5 angegeben wurden. So he points out Acts 1:5 was fulfilled when the Spirit first came upon the Jewish believers at Jerusalem in Acts 2. Und damit drückt Petrus aus, dass Apostelgeschichte 1, Vers 5, die Worte des Herrn Jesus, erfüllt wurden in dem Moment, als der Heilige Geist auf die ersten gläubigen Juden in Apostelgeschichte 2, Vers 4 fiel. And that's therefore when the church actually was born. Und das ist die Begründung, warum in dem Moment die Gemeinde geboren wurde. Now let's summarize what we've said so far. Lasst uns an dem Punkt zusammenfassen, was wir bis dahin gesagt haben. Number one, the church is the body of the Messiah. Erstens, die Gemeinde ist der Leib des Messias. Number two, it consists of Jews who believe and Gentiles who believe. Zweitens, sie besteht aus Juden, die zum Glauben kommen, und Heiden, die zum Glauben oder Nichtjuden, die zum Glauben kommen. Thirdly, we enter the body by means of spirit baptism. Drittens, wir werden Teil an diesem Leib durch die Geistestaufe. Fourthly, spirit baptism is still future as of Acts 1:5. Viertens, die Geistestaufe war in Apostelgeschichte 1, Vers 5 noch Zukunft. And fifthly, spirit baptism began Acts 2, verses 1 through 4, and that's when the church was born. Und fünftens, die Geistestaufe begann in Apostelgeschichte 2, Vers 4, also begann die Gemeinde in Apostelgeschichte 2, Vers 4. The rapture concerns only the church saints. Die Entrückung betrifft nur die Gemeindeheiligen. It would not include the Old Testament saints, those who believed but died before Acts 2. Die Entrückung bezieht sich nicht auf die Gläubigen, auf die Heiligen des Alten Testaments, die vorher schon zum Glauben gekommen waren und gestorben sind. Their resurrection will take place at a different point in God's prophetic program. Deren Auferweckung wird an anderer Stelle in Gottes prophetischem Programm geschehen. And therefore, from Acts 2, the moment we believe, we are baptized by the Spirit in their body. Deswegen wissen wir also, in dem Moment, wo wir glauben, werden wir genauso wie in Apostelgeschichte 2 durch die Geistestaufe in den Leib hineingetauft. Und wir haben auch schon an den Abenden besprochen, was wir glauben müssen, um von Neuem geboren zu werden, nämlich, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er als Bestätigung seines Todes begraben wurde und dass er am dritten Tage auferstanden ist. Thus we believe the simple gospel message is when we are born again and qualify for this event when it happens. Wer dieser einfachen Evangeliumsbotschaft Glauben schenkt, der ist geistlich wiedergeboren und qualifiziert sich für den Himmel oder auch für die Entrückung. Now we move on to the rapture of the church. Now first discussion has to do with the rapture event. Jetzt möchten wir uns hier unter Römisch 2 der Entrückung der Gemeinde zuwenden und als erstes den Ereignissen während der Entrückung der Gemeinde. Look at three passages that describe the event without telling us the timing of this event. Und dazu schauen wir uns drei Abschnitte an, die die Entrückung beschreiben, ohne offen zu offenbaren, wann die Entrückung stattfinden wird. Which John chapter 14. Zunächst lesen wir Johannes Kapitel 14. We'll read verses 1, 2 and 3. Johannes Kapitel 14. Die Verse 1 bis 3. In Johannes 14, Vers 1 steht: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. These are things he tells them in the discussions in surrounding the last Passover. Das sind Dinge, die der Herr Jesus seinen Jüngern lehrt im Zusammenhang mit dem letzten Passamahl. In the Passover context, he tells them he will soon be leaving them. Und während diesem letzten Passa offenbart er seinen Jüngern, dass er sie bald verlassen wird. He was going back to where he came from. Er wird dorthin zurückkehren, von wo er kam. He came from heaven, he will now return to heaven. Er kam vom Himmel, er wird zum Himmel zurückkehren. And while he's in heaven, he'll be preparing a place for them. Und während er sich im Himmel aufhält, wird er ihnen eine Stätte bereiten. And once the place is prepared, he will then come to take them to where he was then going. Und sobald er diese Stätte bereitet hat, wird er zurückkommen, um sie mitzunehmen an diesen Ort. He was going to heaven, therefore he's coming to take believers to heaven. Er wird wieder gern Himmel fahren und wird die Gläubigen deswegen mitnehmen. Now it says nothing about the timing of this event. Soweit beschreiben das hier die drei Verse, die, das Zitat vom Herrn Jesus, aber der Herr Jesus offenbart an der Stelle nicht, wann das stattfinden wird. But here we have a special promise for believers of a special coming to take them to heaven where he was then going. Trotzdem können wir an der Stelle feststellen, es handelt sich hier um ein besonderes Versprechen des Herrn Jesus über ein besonderes Kommen, dass er seine Gläubigen zu sich nehmen wird, dorthin, wo er wohnt. Let's move on to the second passage in 1 Thessalonians chapter 4. Lass uns einen zweiten Abschnitt dazu anschauen in 1. Thessalonicher Kapitel 4. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Let's begin by reading verses 13 through 15. Lass uns zunächst aus 1. Thessalonicher 4 die Verse 13 bis 15 lesen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 13 steht: Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenden keineswegs zuvorkommen werden. Now Paul's basic procedure in church planting went like this. Wenn wir uns das Prinzip des Apostels Paulus der Gemeindegründung vor Augen halten, dann sehen wir das Folgende. He would go to a new city and begin with the Jewish community to get the gospel to the Jews first. Ihr konntet das gestern Abend sehr gut sehen. Wenn immer er an einen neuen Ort kam, präsentierte er zuerst den Juden das Evangelium. He would move on then to get the gospel to a Gentile community. Und erst nachdem er den Juden das Evangelium weitergegeben hat, hat er sich den Nichtjuden zugewendet. From the Jews and Gentiles who believed, he organized them into a local church. Und aus diesen gläubig gewordenen Juden und Nichtjuden formierte Paulus dann die Ortsgemeinde. He would stay with them to teach them the whole counsel of God. Er blieb dann in der Regel bei dieser Ortsgemeinde, um ihnen den ganzen Ratschluss Gottes zu lehren. Also, he will be at the same time training elders and deacons to take over those positions when he left. An mancher Stelle hat Paulus auch Älteste und Diakone ausgebildet, um seinen Platz einzunehmen, sobald er die Stadt verließ. That was his normal procedure. Das war seine normale Vorgehensweise. He was unable to complete that procedure in the city of Thessalonica. Aber in der Stadt Thessaloniki war es Paulus unmöglich, dieser normalen Vorgehensweise zu folgen. Persecution broke out early and he had to flee the city. Denn sehr bald brach Verfolgung aus und er musste fluchtartig die Stadt verlassen. A number of questions about theology and prophecy remained unanswered. Und deswegen blieben einige Fragen in Bezug auf die Prophetie in dieser Gemeinde unbeantwortet. He obviously taught them some truths about the rapture of the church. Offensichtlich hatte Paulus Gelegenheit, ihnen schon einige Wahrheit über die Entrückung mitzugeben. But one question remained unanswered. Aber eine Frage blieb offensichtlich unbeantwortet. If a believer dies before the rapture occurs, does he miss out on the benefits of the rapture? Die Frage, die unbeantwortet blieb für die Thessalonicher, war, wenn ein Gläubiger jetzt vor der Entrückung stirbt, vermisst oder versäumt er dann die Segnungen der Entrückung? For them, this was not merely a curiosity question. Für sie war das mehr eine Frage aus Neugier. People had died in that persecution and now will they miss out on the benefits of the rapture? Denn Menschen waren bereits, Gläubige waren bereits durch diese Verfolgung in Thessaloniki gestorben und die Gläubigen haben sich jetzt gefragt, vermissen diese Gestorbenen dann schon die Segnungen, die durch die Entrückung kommen werden? So this church wrote some letters to Paul asking these various questions, including the concerning the rapture question. Deswegen hat die Gemeinde in Thessaloniki mehrere Briefe an den Apostel Paulus geschickt, unter anderem auch mit der Frage, was ist mit den Entschlafenen, mit den bereits Gestorbenen und der Entrückung? And in both 1 and 2 Thessalonians, he answers those questions that they raised. Und in beiden Briefen, sowohl im ersten als auch im zweiten Thessalonicher Brief bezieht er sich eben auf diese Verstorbenen, dass sie auferstehen werden. In the verses we just read, he points out, no, the dead believer will not miss out on the benefits of the rapture. Und diesen ersten Abschnitt, den wir hier im 1. Thessalonicher 4 lesen konnten, zeigt schon, dass Paulus ihnen klar machen wollte, nein, die Entschlafenen werden nicht die Entrückung versäumen. In fact, the dead believer will benefit before the living believer will benefit. Tatsache ist sogar, dass die verstorbenen Gläubigen eher von der Entrückung profitieren werden, als die zu der Zeit dann noch lebenden Gläubigen. Notice that Paul uses certain terms as you will hear in this context. Ich bitte euch genau darauf zu achten, dass Paulus bestimmte Ausdrücke hier in diesen Versen gebraucht. He'll say in Christ, in Jesus, or in Christ Jesus, or in Jesus Christ. Wiederholt gebraucht er diesen Ausdruck in Christus, in Jesus oder in Jesus Christus. Or in him, or in whom, or in the Lord. Oder er sagt auch in ihm, oder in dem Herrn. These are all technical terms that Paul uses for those that are baptized by the Spirit into the body. Das sind alles theologische Begriffe, die Paulus hier gebraucht, um Menschen anzusprechen, die durch die Geistestaufe Teil der Gemeinde wurden. All who believe from Acts 2 onward have been baptized by the Spirit into the body, and these terms are used to describe those people in the body. Wir sehen im Neuen Testament, dass alle, die seit der Apostelgeschichte 2 zum Glauben kamen, Teil durch die Geistestaufe erlebten und durch die Geistestaufe Teil des Leibes Jesu wurden. And so this word shows that the rapture event only concerns the church saints and no others at this stage. Und das zeigt gleichermaßen, dass die Entrückung ausschließlich die Gemeindeheiligen betreffen wird und keine anderen Heiligen. So in verses 13 through 15, he gave them a simple word of comfort. In den Versen 13 bis 15 drückt Paulus einfach ein schlichtes Wort des Trostes und der Ermutigung aus. No, the dead believer will not miss out on the benefits of the rapture. He'll benefit first. Er wollte die Thessalonicher wissen lassen, dass die bereits gestorbenen Heiligen keineswegs die Entrückung versäumen. Ganz im Gegenteil, sie werden sogar zuerst Nutznießer der Entrückung werden. Now verses 16 through 18 will go on to explain why. Und in den Versen 16 bis 17 erklärt Paulus ihnen dann den Grund, warum dem so ist. Here gives the chronological sequence of the rapture event. In den Versen 16 und 17 versorgt Paulus uns jetzt mit einem Schritt-für-Schritt-Plan für die Ereignisse während der Entrückung. He points out the rapture will happen in 7 successive stages, very quickly, but successive stages. Er zeigt hier in den zwei Versen, dass die Entrückung aus 7 Schritten besteht, die sehr eng beieinander liegen, trotzdem sind es 7 Schritte. Stage number 1 in verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven. Der erste Schritt im Vers 16, der Herr selbst wird vom Himmel kommen. As someday the Messiah rises up from the right hand of God the Father and return to this earth's atmosphere. Und eines Tages wird der Herr Jesus Christus von der zur Rechten Gottes des Vaters sitzt, aufstehen von seinem Thron, um in die Atmosphäre dieser Welt zu kommen. Second stage, with a shout. Zweiter Schritt mit Befehlsruf. The Greek word for shout is a shout given by a military commander. Im Deutschen wird das sehr schön deutlich, was im Griechischen auch verdeutlicht wird. Es ist ein Befehlsruf, also wie ein militärischer Ruf. And he puts the rapture event here using military terminology. Also mit anderen Worten, Paulus drückt die oder bringt die Entrückung in eine Terminologie des Militärs. When the chief commander came out of his chief commander's tent, he will give a shout in order for something to occur. Wenn der Oberst aus seiner Behausung des Obersts austritt, wird er einen Befehl geben und dieser Befehl wird mit Sicherheit in Erfüllung gehen. And when our chief commander comes out of his heavenly tent, he will give a shout in order for something to occur. Er gibt ihnen das als Beispiel, so wie sie das von dem Militär gewohnt sind, so wird es auch bei der Entrückung sein, wenn der Messias den Befehlsruf geben wird, dann wird es mit Sicherheit eintreten. The third stage is with the voice of the archangel. Und der dritte Schritt wird bei der Stimme eines Erzengels sein. There's only one archangel, and that is Michael. Es gibt nur einen Erzengel, und das ist Michael. This continues the military motif. Und da folgt jetzt Paulus diesem Beispiel aus dem Militär. When the chief commander gave his command, that cannot be repeated by the sub-commander. Wenn, und das wussten die Menschen damals, der Oberste, der General, einen Befehl gegeben hatte, dann musste der nächste Untergebenen diesen Befehl wiederholen. So Michael the archangel will repeat the order of the chief commander. Und so wird Michael der Erzengel diesen Befehl des obersten Befehlshabers wiederholen. Stage number four with the trump of God. Und der fünfte Schritt bei der Posaune Gottes. And it does also continues the military motif. Und auch hier bleibt Paulus in diesem Bild des Militärs. When the sub-commander repeats the order of the chief commander, the person with the trump will make the necessary sound. Wenn der Untergebene den Befehl des obersten Befehlshabers wiederholt, wird der Nächste den Schall der Posaune erschallen lassen. And based upon the trumpet sound, the soldiers would know how to respond. Und aufgrund des Signals werden die Soldaten wissen, wie sie sich zu verhalten haben. There will come the fifth stage, the dead in Christ shall rise first. Und das führt uns zum fünften Schritt, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. My wife Miriam was raised as a Presbyterian. Meine Frau Mary Ann ist in einer presbyterianischen Gemeinde aufgewachsen. My father was a Presbyterian minister. Ihr Vater war Ältester oder Pastor in einer presbyterianischen Gemeinde. And the denomination he was part of has turned very liberal in the USA. Und diese Denomination, der ihr Vater angehörte, ist heute in den USA recht liberal geworden. He was one of the last few believing ministers in that denomination. Tatsache ist, dass ihr Vater einer der letzten gläubigen Pastoren in dieser Denomination war. But the others did no longer believe the Bible. The church had become rather cold. Weil der größte Teil dieser Denomination den Glauben an die Bibel längst verloren hatte, war auch die Gemeinde sehr erkaltet. So sometimes told that during courtship, that whenever the rapture comes, the Presbyterians will get to go first. Say it again, please. I often told that during our courtship days that, that whenever the rapture comes, the Presbyterians will get to go first. Und ich musste mir dann öfters anhören in den Tagen, wo Marianne und ich verlobt waren, dass wenn die Entrückung kommt, die Presbyterianer zuerst entrückt werden. Because the Bible says the dead in Christ shall rise first. Warum? Weil hier steht, die Toten in Christus werden zuerst auferweckt. And maybe that's why she waited 7 years before she agreed to the wedding. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum meine Frau 7 Jahre gewartet hat, bevor sie der Heirat zugestimmt hat. But this shows what he meant back in verse 15. Aber ihr Lieben, das erklärt viel mehr, was Paulus im Vers 15 gesagt hatte. Before the rapture will affect in living believer will affect the dead ones first. Bevor die Entrückung irgendwelche Auswirkungen auf die zu dem Zeitpunkt lebenden Gläubigen haben wird, wird die Entrückung zuerst Auswirkungen auf die verstorbenen Heiligen haben. And then the dead in Christ shall rise first. Und dann sollen die Verstorbenen, die Toten in Christus, zuerst auferstehen. Then will come stage number six. Und dann kommen wir zum sechsten Schritt. Then we that are alive, that are left, shall together with them be caught up in the clouds. Und dann zugleich mit ihnen, also die übrig bleiben, die Lebenden, zugleich mit ihnen entrückt werden. Only with the sixth stage will living believers suddenly be caught up. Es wird erst im sechsten Schritt sein, dass die zu dem Zeitpunkt lebendigen Gläubigen mit aufgehoben werden. And the Greek word for rapture, harpazo, simply means to be suddenly caught up. Das griechische Wort für Entrückung, harpazo, heißt nichts anderes wie plötzlich erhoben zu werden. And that's where we get the name for this event based upon the Greek meaning of the term. Und das ist der Grund, warum wir dieses Ereignis so nennen. Wir nennen es Entrückung. So once the dead are resurrected, then living believers will be suddenly caught up. Also werden zuerst die toten Gläubigen auferstehen und unmittelbar danach werden die lebendigen Gläubigen mit ihnen aufgehoben werden. There will come the seventh stage to meet the Lord in the air, and so shall we evermore be with the Lord. Und dann kommt der siebte Schritt, und wir werden in den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft gehen und also in die Luft entrückt werden, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So both the resurrected dead ones and the raptured living ones will meet the Lord in the air. Also beide, die auferstandenen verstorbenen Heiligen und die lebenden Heiligen, werden gemeinsam den Herrn in der Luft treffen. But where do we go once we meet him in the air? Doch wohin gehen wir dann, wenn wir ihn in der Luft treffen werden? According to John 14 passage, he will then take us to heaven. Nach Johannes 14 wird er uns dann in den Himmel nehmen. Some teach you meet him in the air, make a U-turn, come back to the earth. Einige haben ja gelehrt, dass wir ihn in der Luft treffen werden und dann umkehren werden und wieder zur Erde zurückkehren. That's not the promise of John 14. Aber das ist nicht die Verheißung aus Johannes 14. We meet him in the air and we go right to heaven. Wir treffen ihn in der Luft und gehen direkt gen Himmel. Here again, the passage says nothing about the timing of this event. Aber auch hier sagt dieser Abschnitt überhaupt nichts darüber aus, wann die Entrückung stattfinden wird. Only provides the chronological sequence of what happens when this event occurs. Der Nutzen aus diesem Abschnitt hier in 1. Thessalonicher 4 ist vielmehr, dass er uns Schritt für Schritt erklärt, was bei der Entrückung passieren wird. Let's go to the third passage in 1. Corinthians chapter 15. Lasst uns jetzt einen dritten Abschnitt anschauen in 1. Korinther 15. The purpose of this passage is to deal with the change of nature of the body when this event occurs. Dieser dritte Abschnitt informiert uns darüber, wie die Gestalt des Leibes sich verändern wird, wenn die Entrückung stattfindet. Let's read verse 50. Lasst uns aus 1. Korinther 15 den Vers 50 lesen. In 1. Korinther 15, Vers 50 steht: Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. He points out the kind of bodies we now have, a body subject to mortality and corruption. Er betont an der Stelle, dass die Leiber, die wir momentan haben, der Vergänglichkeit unterworfen sind. The kind of bodies that we have now are not the kind of bodies with which we can enter the eternal state. Und er sagt, die Leiber, in denen wir momentan leben, sind nicht die Leiber, mit denen wir in diesen ewigen Stand gehen werden. So at some point needs to be a change in the nature of the body. Heißt mit anderen Worten, es muss einen Zeitpunkt geben, wo sich die Natur unseres Leibes verändern wird. And for the church saint, it'll happen at the rapture event. Und für die Heiligen der Gemeinde wird dieser Zustand oder dieser Wechsel in der Natur des Leibes während der Entrückung stattfinden. Now verse 51, he says, "Behold, I tell you a mystery." Und dann in Vers 51 sagt er: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. The Greek word mystery is used in a very specific sense in the New Testament. Wir müssen wissen, dass wenn immer dieses griechische Wort für Geheimnis im Neuen Testament auftritt, das eine besondere Bedeutung hat. Something totally unrevealed in the Old Testament revealed for the first time in the New. Wenn das Wort Geheimnis im Neuen Testament auftritt, dann heißt das, er offenbart jetzt etwas, was im Alten Testament nicht offenbart war, aber jetzt im Neuen Testament offenbart wird. What's knowable from the Old Testament can never be classed as a mystery. Say it again, please. What is knowable from the Old Testament cannot be classed as a mystery. Mit anderen Worten, was immer man durch das Alte Testament erfahren konnte, konnte man niemals als Geheimnis klassifizieren oder benennen. The word mystery is a used of teachings found only in the New Testament. Der Terminus Geheimnis tritt nur dann auf, wenn wir eine Lehre präsentiert bekommen, die ausschließlich im Neuen Testament weitergegeben wird. Now how do we get such a definition? Wie kommen wir auf so eine Definition? Keep your finger here and turn momentarily to Ephesians chapter 3. Bitte haltet euren Finger hier bei 1. Korinther 15 und wir schlagen zwischendurch Epheser chapter 3. Epheser Kapitel 3 auf. In chapter 3 uses the word mystery in verse 3 and verse 4. Im Kapitel 3 von Epheser 3 benutzt er zweimal dieses Wort Geheimnis, nämlich in diesen beiden Versen 3 und 4. Verse 3 and 4. Ja, Vers 3 und 4. And notice how he defines that in verse 5. Und ich möchte, dass ihr bemerkt, wie er diesen Ausdruck Geheimnis im Vers 5 definiert. Read. In Epheser 3, Vers 5 steht, dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. As the mystery he mentioned is only now being revealed to his New Testament apostles, New Testament prophets. Seht ihr, er betont hier, dass diese Geheimnisse erst jetzt diesen neutestamentlichen Aposteln, diesen neutestamentlichen Propheten offenbart wurde. It was never revealed previously to all generations. Diese Offenbarung gab es nie in einer Generation des Alten Testaments. Let's read verse 9. Lasst uns jetzt Vers 9 lesen. Und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Thus the mystery has been hid in God for all these times, only now being revealed in verse 10. Paulus macht deutlich, dass diese Geheimnisse seit allen Zeiten ausschließlich in Gott verborgen waren, nun aber in Vers 10 geoffenbart werden. Look at Colossians chapter 1. Lass uns dazu auch Kolosser Kapitel 1 aufschlagen. Kolosser Kapitel 1. I'll read verse 26. Kolosser Kapitel 1, der Vers 26. In Kolosser 1, Vers 26 steht: Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Notice the mystery has been hidden for ages and generations, only now being revealed to the saints. Seht auch hier, das Geheimnis war über die Weltzeiten hin und über die Geschlechter hin verborgen, wird jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart. Now back to 1 Corinthians 15. Und lasst uns mit dem Wissen, was mit Geheimnis gemeint ist, jetzt zurückkehren zu 1. Korinther 15. Now there's altogether 8 divine mysteries and 2 satanic ones. Insgesamt wissen wir im Neuen Testament von 8 göttlichen Geheimnissen und 2 satanischen Geheimnissen. And the one dealing with here is the mystery concerning the rapture of the church. Das Geheimnis, was er hier anspricht in 1. Korinther 15, ist das Geheimnis der Entrückung der Gemeinde. That's one reason why the rapture and the second coming cannot be the same event. Und das ist ein Grund, warum die Entrückung und die Wiederkunft des Herrn unmöglich das Gleiche sein kann. The prophecies about the second coming are well known in the Old Testament. Die Prophetie des zweiten Kommens des Herrn war im Alten Testament sehr, sehr gut belegt und bekannt. The more details of the second coming in the Old Testament than the new. Tatsächlich haben wir sogar im Alten Testament mehr Details über das zweite Kommen des Herrn als im gesamten Neuen Testament. Rapture of the church was nowhere revealed in the Old Testament. Aber die Entrückung der Gemeinde wurde nirgendwo im Alten Testament gelehrt. And therefore it's classed as a mystery. Deswegen klassifizieren wir es ja als, oder hat es Paulus als Geheimnis eingestuft. And then the mystery includes, we shall not all sleep, we shall all be changed. Und dieses Geheimnis beinhaltet auch, dass wir nicht alle entschlafen werden, sondern manche werden auch verwandelt werden. And it promises that they will come, that not all of us will die. Die Verheißung hier ist, dass der Tag kommen wird, wo nicht alle von uns sterben werden. All of us undergo a change, but not all of us undergo a death. Alle von uns werden eine Verwandlung durchlaufen, aber nicht alle von uns werden sterben. And in verse 52 he focuses on the quickness of the change. Und im Vers 52 betont er die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit, wie diese Verwandlung vonstatten gehen wird. First will happen in a moment, second it will be in the twinkling of an eye. Erstens wird das im Nu geschehen oder in einem Augenblick. He then repeats stages 4, 5 and 6 from the Thessalonian epistle. Und dann wiederholt er die Schritte 4, 5 und 6, die uns schon aus dem Abschnitt im Thessalonicher Brief bekannt sind. Stage number 4, at the last trump, for the trumpet shall sound. Der vierte Schritt, diese letzte Trompete wird erschallen. Stage number 5, the death shall be raised incorruptible. Der fünfte Schritt, die Toten werden zur Unvergänglichkeit auferweckt werden. And then sixthly, we, the living shall be changed. Und der sechste Schritt, wir, die Lebenden, werden verwandelt werden. And then in verses 54 to 58, he gives us more details about the glorified state. Und in den letzten Versen 54 bis 58 informiert uns Paulus noch detaillierter, wie dieser verwandelte Zustand, diese verwandelten Leiber aussehen werden. For a dead believer, corruption, whose body suffered corruption, corruption puts on incorruption. Für den, der bereits gestorben wird, wird das Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. For a living believer, whose body lives in mortal bodies, mortality puts on immortality. Entschuldigung, also für den bereits Verstorbenen wird das Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen. Und für die Lebenden wird das Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. We now receive the kind of bodies that will qualify us for the rapture of the church. In dem Moment, for the eternity. In dem Moment erlangen oder erhalten die Gläubigen einen Leib, der ihnen Zutritt verschafft oder der sie bereit macht, um in die ewige Ordnung einzugehen, in die Entrückung mit dem Herrn. The passage says nothing about the timing of the rapture. Aber auch dieser Abschnitt aus 1. Korinther 15 verliert kein Wort darüber, wann die Entrückung stattfinden wird. It tells us the kind of change the body undergoes when this event occurs. Aber es informiert uns im Detail, welche Art von Veränderung der Leib durchlaufen wird, wenn die Entrückung kommt. But there are those who oppose tribulationists that do use verse 52 as evidence for post-trib rapture. Es gibt diejenigen, die die Vorentrückung, also die Entrückung vor der Trübsal, anzweifeln und sie glauben, diesen Zweifel mit Vers 52 belegen zu können. Sie denken, sie könnten mit Vers 52 erklären, dass die Entrückung erst nach der Trübsal stattfinden wird. He talks about the last trump. Denn er spricht doch hier von der letzten Posaune. They connect the last trump with the seventh trumpet of Revelation 11. Und diese Geschwister verknüpfen diese letzte Posaune mit der siebten Posaune in der Trübsalzeit. And both mid-tribs and post-tribs use the same argument. Und beide Geschwister oder beide Lager, die davon überzeugt sind, dass die Entrückung in der Mitte der Trübsal und die davon überzeugt sind, dass die Entrückung am Ende der Trübsal stattfinden wird, gebrauchen beide dieses Argument. They disagree among themselves as to when the seventh trumpet is blown. Die beiden Lager sind einfach nur unterschiedlicher Meinung, wann die siebte Posaune erschallen wird. But they make the last trump of Paul's letter the same as the seventh trumpet of Revelation. Aber was beiden gleich ist, sie machen die letzte Posaune hier im Brief des Paulus gleich der siebten Posaune in der Trübsalzeit. But this could not be the case. Aber das ist unmöglich. When the Corinthians got this letter and read about the last trump, here's what they could not do. Schaut, als die Korinther diesen Brief erhalten haben und von der sogenannten letzten Posaune gehört haben, konnten sie eben folgenden Schluss nicht ziehen. They could not raise the question, what does Paul mean by the last trump? Sie konnten gar nicht die Frage stellen, was meint Paulus mit der letzten Posaune? Then pull out the book of Revelation and turn to chapter 11 and say, this must be it. Um sich dann Offenbarung 11 aufzuschlagen und zu sagen, ah, guck da, das meint Paulus mit der letzten Posaune. They could not do so because Revelation had not yet been written. Das konnten sie nicht, warum? Weil Offenbarung zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geschrieben war. And would not be written for 30 more years. Und es sollte noch 30 weitere Jahre dauern, bis Offenbarung geschrieben werden sollte. There was no knowledge revealed so far about any seven trumpets. Es gab zu dem Zeitpunkt noch gar kein Wissen von einer siebten Posaune. Yeah, Paul uses a definite article, the last trump, and doesn't explain what he means by it. Aber bitte beachtet auch, und das wird im Griechischen deutlich, er benutzt einen bestimmten Artikel, die letzte Posaune. So he expects them to know what he's talking about. Mit anderen Worten, Paulus erwartet ganz deutlich, dass sie wissen, von was er redet. And they wouldn't know what he's talking about. Und sie wussten, von was er redet. Because Corinth was a place he was able to stay long enough to teach them the whole counsel of God. Warum? Weil Korinth zu den Städten gehörte, wo Paulus sich lang genug aufhielt, um den ganzen Ratschluss Gottes zu lehren. And that would include the teaching about the seven feasts of Israel of the third book of Moses, chapter 23. Und das beinhaltet auch die Lehre von den sieben Festen Israels, die uns in 3. Mose 23 überliefert sind. And he outlines in that chapter the seven holy seasons because they will be fulfilled in the same order in which they fall. Und er beschreibt in diesem Kapitel die sieben heiligen Festzeiten, weil sie genau in dieser Abfolge stattfinden werden. And while there are seven, they're grouped in two separate cycles. Und diese sieben Feste werden in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt. The first cycle contains the first four that fall in the spring. Die ersten vier Feste werden in der ersten Gruppe zusammengefasst und die fallen alle in den Frühling. The first four come close together, all within 50 days of each other. Und diese ersten vier Feste der Juden liegen sehr eng beieinander, finden alle innerhalb von 50 Tagen statt. They're fulfilled by the program of the first coming. Und die werden jetzt prophetisch gesehen durch das erste Kommen des Herrn Jesus erfüllt. The Passover is fulfilled by Messiah's death. Das Passa wurde durch den Tod des Messias erfüllt. Unleavened bread fulfilled by the offering of his sinless blood. Das Fest der ungesäuerten Brote wurde erfüllt durch sein unschuldiges Blut. First feast of first fruits by the resurrection. Das Fest der Erstlingsfrüchte, in dem er wieder auferstand. And the feast of weeks by the birthday of the church. Und das Laubhüttenfest durch die Geburt der Gemeinde. We have a four. Das Wochenfest. The Feast of Weeks. You have a 4-month break and you have the fall cycle. Und dann gab es 4 Monate einer Pause und dann kommt die zweite Gruppe der Feste. The fourth cycle contains the last 3 that also fall close together. Und diese zweite Gruppe von Festen liegen auch sehr eng zeitlich beieinander. All within 3 weeks of each other. Die finden alle innerhalb. All within 2 weeks of each other. Die sind alle im Abstand von 2 Wochen voneinander. The Feast of Trumpets. Das heißt nicht das Fest der Trompete. Der Posaune, danke. The Day of Atonement. Der große Versöhnungstag. And the Feast of Tabernacles. Und das Laubhüttenfest. Now the Feast of the Day of Atonement was fulfilled by the Tribulation, and this was national atonement in the Tribulation. Say it again, please. The Day of Atonement was fulfilled by the Tribulation, and this was national atonement in the Tribulation. Der große Versöhnungstag wird in der großen Trübsal stattfinden, nämlich durch die Versöhnung, die für Israel stattfinden wird. And the Feast of Tabernacles will be fulfilled by the Messianic Kingdom. Und das Laubhüttenfest wird sich in dem messianischen tausendjährigen Reich erfüllen. Preceding both of those is the Feast of Trumpets. Und diese beiden Feste werden von dem Fest der Posaunen, danke. Already in this book, several times he's connected the program of Jesus with the Jewish festivals. Ich will, dass ihr bemerkt, dass mehrmals schon Paulus die Prophetie der Juden mit den Festen verknüpft hat, mit den Festen der Juden verknüpft hat. For example, in chapter 5, verse 6, he connected Jesus with the Passover. Zum Beispiel in 1. Korinther 5, Vers 7 hat Paulus den Herrn Jesus bereits mit dem Passahlamm verbunden. And in verse 8 he connected Jesus with the Feast of Unleavened Bread. Und im Vers 8 verbindet er den Herrn Jesus mit dem Fest der ungesäuerten Brote. In chapters 11 through 14 he connected Jesus with the Feast of Weeks. Und in den Kapiteln 11 bis 14 bezieht er sich auf das Wochenfest. Early in chapter 15 verses 20 to 23 connected Jesus with the Feast of First Fruits. Und im Vers 15 am Anfang verbindet er den Herrn Jesus mit dem Fest der Erstlingsfrüchte. So several times he's connected Jesus with these Jewish festivals of the book of Third Moses. Also während er den Korintherbrief schreibt, verbindet Paulus mehrfach den Herrn Jesus mit den jüdischen Festen, wie sie im dritten Buch Mose beschrieben werden. So verse 52 he does it one more time, this time with the Feast of Trumpets. Und hier im Vers 52 macht Paulus das ein weiteres Mal, und zwar mit dem Fest der Posaunen. So what does he mean by the last trump? Was meint er also mit diesem Ausdruck, die letzte Posaune? If you go to any synagogue service on this occasion, you will hear the sound of 100 trumpet sounds. Wenn ihr während diesem Fest in irgendeine Synagoge, egal wo geht, könnt ihr den Klang von 100 Posaunen hören. The first 99 notes are of 3 different lengths. Die ersten 99 Notes. Notes. Die ersten 99 Klänge sind von unterschiedlicher Länge. Some are short, some are long, some are staccato. Manche sind länger, manche sind kürzer, manche sind nur ein Staccato. But the 100th trumpet sound is the longest sound. Aber der 100. Klang der Posaune is what? The longest sound. Ist der längste Klang. It's as long as the blower can hold his breath. Und zwar ist der 100. Klang der Posaune so lange, wie der Posaunist seinen Atem halten kann. And this is referred to as the last trump. Und das ist der Ausdruck, den Paulus hier gebraucht, die letzte Posaune. In Judaism, it symbolizes the resurrection of Israel. Im Judaismus symbolisiert das einfach nur die Auferstehung Israels. And Paul picks up the resurrection motif. Und Paulus gebraucht jetzt hier dieses Beispiel der Auferstehung. But he applies it to the individual believers of the body of the Messiah. Aber er wendet dieses Beispiel der Auferstehung an auf den einzelnen Gläubigen. So he's not saying anything about the timing of the rapture. Und auch hier verliert Paulus kein Wort über den Zeitpunkt der Entrückung. He said, whenever the rapture occurs, it will fulfill the Feast of Trumpets. Aber wenn immer die Entrückung stattfinden wird, wird die Entrückung die Erfüllung des Festes der Posaunen sein. If it implies anything about the timing of the rapture, it would be implying a pre-trib rapture. Wenn es tatsächlich irgendeine Aussage über den Zeitpunkt der Entrückung machen sollte, dann auf jeden Fall, dass die Entrückung vor der Trübsal kommen wird. Again, trumpets precedes the Day of Atonement. Warum? Weil das Fest der Posaune vor dem großen Versöhnungstag stattfindet. Day of Atonement was fulfilled by the tribulation. Und der große Versöhnungstag wird durch die Trübsalzeit erfüllt werden. Trumpets comes before that, which implies the rapture comes before that. Heißt mit anderen Worten, wenn das Fest der Posaunen vor dem Fest, dem großen Versöhnungstag kommt, dann muss die Entrückung vor der großen Trübsal liegen. So if it implies anything about timing, it would be a pre-trib event. Also wenn hier überhaupt irgendeine Aussage über den Zeitpunkt gemacht werden kann, dann auf jeden Fall, dass die Entrückung vor der Trübsal stattfinden wird. Not clearly taught here. Das wird aber hier noch nicht deutlich gelehrt. So when will the rapture occur? Also, wann wird die Entrückung stattfinden? We'll discuss this after the break. Das werden wir nach der Pause hören.